欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果，德文老师远离我。 那我们来看看今天的对话吧。 Elena, hast du den Müll schon sortiert? Wir müssen ihn heute rausbringen. Ja, fast. Aber ich bin mir unsicher bei dieser Verpackung. Wo kommt die hin? Das gehört in den gelben Sack. Wir müssen die Umwelt schonen, wo wir nur können. Stimmt. Ich versuche auch, Plastik so gut wie möglich zu vermeiden. Toll! Ich habe gehört, im Viertel gibt es einen neuen Unverpacktladen. Da wollte ich schon lange mal hin. Man kann dort eigene Behälter mitbringen. Lass uns am Samstag hingehen. Es ist wichtig, dass wir nachhaltig leben. Abgemacht. Ich nehme meine Stoffbeutel mit, damit wir keine Tüten brauchen. Und wir könnten auch öfter das Fahrrad nehmen, statt das Auto. Gute Idee. Das reduziert den CO2-Ausstoß deutlich. 那段对话很实用。我们来看看细节。一开始 Lucas 问 Elena 废弃物分类了吗？这里用了 sortieren， 也就是分类。 对，而且我们可以用现在式被动语态来描述，例如 Der Müll wird sortiert， 意思是废弃物正在被分类。被动语态的构造是 werden， 加上动词的第二分时。 接着 ，Elena 提到了 die Verpackung， 也就是包装。Lucas 说要放进 der Sack， 这里指黄色袋子。他说我们要 schonen， 环境，这有爱惜与保护的意思。 Elena 说他会尽力 vermeiden。也就是避免使用塑浆。当 Lucas 提到无包装商店时 ，Elena 说她想去许久了。Da wollte ich schon lange mal hin。 这里的 wollte 是情态助动词 wollen 的过去式。情态助动词的过去式在德语之中非常常用，像是 wollte、konnte 或是。 Musste。 没错，在那里可以带自己的 der Behälter， 也就是容器，这样生活才更 nachhaltig， 永续。Elena 还准备了 der Stoffbeutel， 布袋。最后提到的 reduzieren 是减少 ，der Ausstoß 则是排放。 希望大家也能在日常之中保护环境，并减少排放量。我们下次见。